Auch ein späteres Gedankenexperiment des englischen Philosophen Bernard Williams legt nahe, dass das Selbst vordergründig mit dem Bewusstsein seiner selbst und nicht mit dem eigenen Aussehen verbunden ist. Fußnote: Williams versuchte zu ergründen, wie sehr wir uns mit unserem Körper identifizieren. In seinem Aufsatz »The Self and the Future« von 1970 zeichnete er folgende Situation. Stellen Sie sich vor, Sie werden einer Operation unterzogen und alle Informationen, Eigenschaften, Überzeugungen und Erinnerungen, die in Ihrem Gehirn sind, werden auf ein anderes Gehirn in einem anderen Körper übertragen, während die Informationen dieses anderen Gehirns in Ihres eingespeist werden. In Ihrem Körper wohnen nun die Erinnerungen und das Wissen einer anderen Person. Jetzt nehmen wir an, dass einer der beiden Körper 100.000 Euro bekommen soll und der andere gefoltert wird. Wer soll das Geld und wer die Folter bekommen? Wie würden Sie wählen? Ihren Körper mit dem Bewusstsein der anderen Person oder den Körper der anderen Person mit Ihrem Bewusstsein? Williams ging die verschiedenen Antwortmöglichkeiten bei diesem Gedankenexperiment durch und zeigte damit, dass nicht physische Kontinuität eine notwendige Bedingung für unser Ich ist, sondern die psychische. Vereinfacht zusammengefasst, freuen wir uns in dem Experiment immer, wenn der Körper, in dem unser Bewusstsein ist, das Geld bekommt. Williams nimmt deshalb an, dass wir uns mit dem Körper identifizieren, der unsere geistigen Eigenschaften beheimatet. Die Bewusstseinskontinuität ist das wichtigste Kriterium unserer Identität. Ende der Fußnote. Und dennoch, in der Realität wird unsere Identität auch teilweise durch unser äußeres körperliches Ich mitdefiniert. Genauer, durch unser geteiltes Gesicht.